Hi and good morning. Hallo und guten Morgen. So, we took one verse and we did three devotions. Wir haben also drei Morgenandachten mit nur einem Vers verbracht. So rich is the Bible. So reichhaltig ist die Bibel. So, let's go to verse 2. Lass uns zu Vers 2 gehen. So, I'm asking you, my friends, that you be joined together in perfect unity. Deshalb bitte ich euch, meine Freunde, dass ihr in vollkommener Einheit miteinander verbunden seid. Ah, we could do a whole bunch of devotions just on that statement. Allein zu dieser Aussage könnten wir etliche Andachten machen. The first thing I really like about this, das Erste, was ich daran wirklich mag, ist, that Paul is not saying, dass Paulus nicht sagt, I, the mighty, powerful apostle, are commanding you and telling you, ich, der mächtige und kraftvolle Apostel, befehle euch. He says, I'm asking you friends. Er sagt, ich bitte euch, Freunde. You see, Paul was not a clerical guy. Paulus war nicht klerikal. Paul was an extraordinary kind and loving man connecting to the people on his level. Er war außerordentlich gütig und lebte auf Augenhöhe mit Menschenbeziehungen. Guys, if we are not like this, then something is wrong. Wenn wir nicht genauso sind, läuft etwas falsch. I tell you what, I'm sure there are a lot of people listening to our Telegram. In fact, I know that. Ich bin sicher und weiß, dass viele unsere Botschaften auf Telegram hören. If you have any kind of leadership within the Christian world, wenn du irgendeine Leiterfunktion in der christlichen Welt innehast, let me challenge and encourage you at the same time. Dann lass dich ermutigen und gleichzeitig herausfordern. Never, ever, ever see yourself above the people you lead. Dass du niemals höher von dir denkst als von denen, die du leitest. Never do that. Tu das niemals. You have to walk with the people that you lead on the same level. Du musst mit den Menschen, die du leitest, auf der gleichen Ebene bleiben. In 82 I was in Bible school. 1982 war ich auf der Bibelschule. And I was taught by our Bible school teacher. Und dort wurde mir von einem Lehrer beigebracht, that I always have to keep a distance to the people of the church. Dass ich immer eine gewisse Distanz zu den Leuten in der Gemeinde wahren soll. Otherwise, I will have no authority over the lives of the people. Denn sonst hätte ich keine Autorität über deren Leben. I was told that I always have to act and be superior. Ich wurde gelehrt, immer überlegen zu sein und zu handeln. I fought with a Bible school teacher in front of every student. Darüber stritt ich vor allen Schülern mit meinem Lehrer. I said, no, I don't want that. I don't like that. Ich sagte, nein, das will und mag ich nicht. We all brothers and sisters in Christ. Wir sind alle Brüder und Schwestern in Christus. And you know, Paul made it very clear that he never considered himself superior to other Christians. Und Paulus machte sehr deutlich, dass er sich nie anderen Christen überlegen sah. So when you are a leader, the only difference is you have a different function. Wenn du also ein Leiter bist, hast du lediglich eine andere Funktion. We have to remove positional thinking out of the church. Wir müssen Positionsdenken aus der Gemeinde verbannen. Jesus has the position of headship. No human being has that. Jesus hat die Position als Haupt und nicht Menschen. So yes, you might have a certain role and a certain function. Why not? Ja, du hast vielleicht eine bestimmte Rolle oder Funktion. Warum nicht? But here's my question. Aber hier ist meine Frage. When you think about the people you're leading, do you think of them as friends or as people who are inferior to you? Wenn du an die Menschen denkst, die du leitest, betrachtest du sie dann als Freunde oder als Menschen, die dir untergeordnet sind? You see, it shows Paul's heart, which was the same heart that Jesus himself had. Wähle ein Herz wie Paulus. Es ist das gleiche Herz, das Jesus hatte. Servant. Diener. We all at the same level. Alle auf derselben Ebene. We all one in Christ. Alle eins in Christus. How I wish that every leader in the world would come to this place. Wie sehr wünsche ich mir, dass jeder Leiter der Welt an diesen Punkt kommen würde. But look at this. Aber schau mal. So I'm asking my friends that you be joined together in perfect unity. Deshalb bitte ich euch, meine Freunde, dass ihr in vollkommener Einheit miteinander verbunden seid. Almost every single message I've ever heard about unity in the church, I did not like. Fast jede Botschaft, die ich je in Gemeinden über Einheit gehört habe, mochte ich nicht. And I tell you why I didn't like it. Und ich sage dir, warum nicht. Because it basically was always confusing uniformity with unity. In der Regel wurde immer Einheitlichkeit mit Einheit verwechselt. Which is like this. Das sieht so aus. Somebody has a possession, whoever that is, apostle, pastor, leader, whatever. Jemand hat eine Position, zum Beispiel ein Apostel, Pastor, Leiter. And that person now says, this is what we need to do, this is what we need to believe. Und diese Person sagt nun, was alle tun und glauben sollen. And if everybody says yes, amen, amen, amen, yes. Und wenn alle ja und amen, amen dazu sagen, then what's going to happen? Was ist dann? We are in unity. Dann haben wir Einheit. But when we don't do that because we happen to see things a little differently. Aber wenn dem nicht so ist, weil wir Dinge unterschiedlich sehen, we are not in unity anymore. Dann haben wir keine Einheit mehr. So look, this is not unity, it's in uniformity. Das ist also keine Einheit, sondern Einheitlichkeit. What is true unity? Was ist wahre Einheit? Well, think about the body. Denke an einen Körper. The body has many different members. Der Körper hat viele verschiedene Glieder. If the hand does the thing that the feet do, that's not unity at all. Wenn die Hand das macht, was der Fuß tut, ist das überhaupt keine Einheit. It's a non-functioning body. Sondern ein Körper, der nicht funktioniert. Unity is really simple in the body. Einheit im Körper ist sehr einfach. That every single member does what the member has been created for. Jedes Glied tut das, wofür es geschaffen wurde. So, the mouth speaks, the ears listen. Also, der Mund spricht, die Ohren hören. The eyes see. Die Augen sehen. And there is absolutely no competition. Nobody's trying to do something that the other one is doing. Und es gibt keinerlei Konkurrenz. Niemand versucht zu machen, was der andere tut. And nobody's doing it for himself either. Und keiner tut etwas nur für sich selbst. Everybody's doing it for the good of the whole body. Jeder tut es zum Wohle des gesamten Körpers. This is total unity. Das ist völlige Einheit. Look, schau. I know that I'm a part of the body that I have been put here by Jesus to teach and to be prophetic. Ich weiß, dass ich ein Teil des Körpers bin. Ich bin von Jesus hierhergestellt, um zu lehren und prophetisch zu sein. So I know that. Das weiß ich. So as long as I do that for the good of the whole body, I'm actually working towards unity. Solange ich das zum Nutzen des gesamten Leibes tue, fördere ich die Einheit. Look at Daniel. Schau dir Daniel an. Daniel is given the incredible gift and ability to change my English voice into Portuguese. Daniel hat die herrliche Gabe und Fähigkeit bekommen, mein Englisch ins Portugiesische zu übersetzen. He doesn't do it for himself so that he can have a job or promote himself. Er macht das nicht für sich selbst, damit er einen Job hat oder selbst vorankommt. He does it for the good of the whole body. Sondern zum Wohle des ganzen Leibes. So if I try to be the translator and he's trying to be the teacher, wenn ich versuche, der Übersetzer zu sein und er der Lehrer, he could teach very well. Er kann sehr gut lehren. And I could translate very well. Und ich könnte gut übersetzen. But that's not the point. Aber darum geht es nicht. We would not be in unity anymore. You know why? Wir wären nicht mehr in Einheit. Weißt du warum? Because I'm trying to do something that he's called to do and he's trying to do something that I'm called to do. Weil ich dann etwas tue, wozu er berufen ist und er macht das, wozu ich berufen bin. Ah, we have to talk more about this tomorrow. Darüber müssen wir morgen weiterreden.